Wir haben uns längst an ihn gewöhnt, den Tag der deutschen Einheit, den jüngsten deutschen Nationalfeiertag. Auch an die feierlichen Festreden, die uns heute wieder an Mauerfall, die Öffnung der Grenzen und die Wiedervereinigung Deutschlands erinnern. Im Herbst 1989, vor über 20 Jahren, begann sie, die sogenannte Friedliche Revolution, mit Demonstrationen in Leipzig, Ost-Berlin und anderswo. Unüberhörbar war damals der massenhafte Ruf: Wir sind das Volk. Die ehemalige Machtelite der DDR und Parteiführung wurde damals also vom Volk gestürzt. War es wirklich so? Der Schriftsteller Erich Löst hat an dieser Version der Geschehnisse, vor allem in Leipzig, doch erhebliche Zweifel. Sein Hörspiel zu diesem Anlass, das wir Ihnen gleich vorstellen möchten, trägt den Untertitel »Ein Revolutionshörspiel« und ist Ironie pur. Die alten Seilschaften und Genossen von damals haben darin nämlich allen Grund, auch heute wieder die Sektkorken knallen zu lassen. Wir wünschen gute Unterhaltung. Alles richtig so? Tisch 7 für Rechtsanwalt Ratzel. Die Blumen mehr nach links. Das Messer dort. Ah, guten Abend, Herr Ratzel. Willkommen im Falco. Der Fisch am Fenster ist Ihnen recht. Einen schönen guten Abend, Herr Kleindienst. Hier natürlich zauberhaft. Einen Aperitif? Ach, danke. Ich warte auf die anderen. Ah, wunderbarer Blick. Ja, unser Leipzig. Abends ist es am schönsten. Manche kommen vor allem deshalb herauf zu uns. Nicht nur, weil wir gastronomisch die Nummer 1 sind. Ja, und preismäßig aber auch, mein Lieber. Schon zu DDR-Zeiten war das Hotel hier spitze. Haben damals die Japaner gebaut als Interhotel. Hier oben galt nur harte Währung. Wie heute auch, Herr Ratzel. Da haben Sie aber mal verdammt recht, Herr Kleindienst. Ratzel speist im Falco. Revolutionshörspiel von Erich Löst. Ach, Joachim. Ja, Klaus. Unsere Sabine. Hallo, Dieter. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. Grüß dich, Dieter. Ja. Vor 20 Jahren war es ein bisschen düsterer da unten, hm? Mann ab frei. Weißt du, man darf sich vom Beruf nicht auffressen lassen. Willkommen zur Jubiläumsfeier. 9. Oktober 2009. Hattest schon immer gute Nerven, Dieter. Wie viele Leute hast du jetzt in deiner Kanzlei? 12. Aber nehmt doch bitte Platz. Ja. Ja, ich habe noch den Genossen Kalto dazu gebeten. Kennt ihr? Natürlich. Meine Herrschaften, Laurent Perrier, Brü Rosé. Oh, immer wieder eine köstliche Vorsuppe. Zum Wohl. Aber nichts gegen unser altes Erlauer Stierblut. Na? Prost. Ja. Ja, und nichts gegen deine gehacktes Brötchen damals. Sag mal, wo steckst du jetzt eigentlich? Rosa-Luxemburg-Stiftung. Oh, Glückwunsch. Und du, Joachim? Bei mir ist das eine längere Geschichte. Im Frühjahr 90 bin ich in die BRD, erstmal Schuhekarren in Detmold. Und ich habe ja dort eine Schwester. Dann keine schlechte Verwaltungsposition beim Großhandel in Recklinghausen. 92 zurück und jetzt bin ich im Landtag von Magdeburg als Wirtschaftsberater unserer Fraktion. Mhm. Ja, zwischendurch in Berlin, Büroassistent von Motro. Oh mein Gott, wer hätte sich das vorstellen können, als vor 20 Jahren da unten auf dem Ring noch der Teufel los war. Ne? Ja, als uns die Ringlatscher in die Pfanne hauen wollten. Also bei aller Turbulenz, wir haben die Übersicht nicht verloren. Vor allem du nicht. Ach, da bist du ja. Axel. Guten Abend. Ja. Grüß dich. Guten Abend. Unser besser ausfechtender Enkel. Guten Abend. Kalto. Joachim Linden. Hab was von dir gelesen. Oh. Deine Studie über nicht antagonistische Widersprüche im Herbst 89. Finde ich großartig. Die Montagsspinner nicht als Klassengegner, sondern als Reformer innerhalb des sozialistischen Systems, wie wir damals sagten, in den Farben der DDR. Sollte sich durchsetzen, die Ansicht. Keine Kronstädter Matrosen, also brauchen wir auch kein Trotzki. So wie Menschewiki und Bolschewiki. Ich habe schon vorgeschlagen, sprichst mal bei uns in der Stiftung. Du warst damals noch an der Basis, Axel. Student. einer von Mischa Wolfs Nachwuchshoffnung. Ihr tragt die Fahne weiter. Oh, ich merke, von 3 Schlucken kriege ich immer einen Schwips. Unser armes Busch als Gruß aus der Küche. Kleiner Felsen-Oktopus geröstet. Oh, na klar. Gut, dass ich die Brille aufhab. Bist du im Stadtrat, sagst du. Im Landrat. Machst du wirklich klasse. Und hast durchgehalten, als sie dir wegen deiner Kundschaftertätigkeit ans Leder wollten. Haben die Herrschaften schon gewählt? Oh, ja. Vielleicht alle das Menü 4. Oh, nee, Bachsaibling an Linsen muss. Ich vertrag keine Linsen. Kroketten oder Strohkartoffeln? Was? Ja, die. Ach, und als Wein zur Kalbsbrust hätte ich gern den Foster Jesuitengarten Spätlese. Selbstverständlich, gern, Herr Ratz. Ja, nun schaut doch mal raus. Vor 20 Jahren nur diese paar Funzeln und jetzt ein Licht am Meer. Ja, das kann man so sagen. Licht am Meer. War doch gar nicht so ungeschickt von uns, den Kapitalisten zwischendurch noch mal eine Chance zu geben. Ja, haben sie doch ganz gut hingekriegt. Was? Unsere Linie damals, den Staat zeitweilig abgeben, die Partei erhalten. Das ist großartig. Das ist meine Idee. Tja, Prost, Genossen. Prost, Dieter. Sabine, auf deine Firma. Danke. Und auf unseren Enkel. Axel, Prost. Prost, Genossen. Guten Morgen, Genosse Ratzel. Gut durchgekommen, Dieter? Ziemlich beschissen, was? Und du, Sabine? War hier im Wach aktiv. Und ich am Hauptbahnhof, am berühmten Ostknoten. Die Brötchen sind knusprig, lang zugenossen. Oh, also ein prima Kaffee. Wenigstens was. Warum hat der General seine Leute zurückgezogen? Weiß das jemand? Befehl vom Innenminister? Nö. Dickel hat Straßenburg die Entscheidung freigestellt. Sie sind vorne, hat er gesagt. Sie müssen entscheiden. Und überlegen Sie 10-mal. Und dann hat unser Polizeigeneral den Ring freigegeben. Straßenburg hat nach Berlin gemeldet, 70.000 Leipziger zögen vom Karl-Marx-Platz aus zum Hauptbahnhof. Und er hätte gerade mal 7.000 dagegen, so Bereitschaftspolizei und Kampfgruppen. Die bestimmt nicht knüppeln wollten. Wie kommt er denn auf 70.000? Ja, die Zahl ist natürlich aus der Luft gegriffen. Konnte zu diesem Zeitpunkt niemand auch nur grob schätzen. Am Ostknoten kam es um ein Haar zum Zusammenprall. Also junge Bengels vorne. Radis. Ja, sie standen sich 10 Meter gegenüber. Von hinten wurde gedrängt. In dieser hochexplosiven Lage hat Straßenburg Rücknahme und Eigensicherung befohlen. Also Rückzug hinter den Hauptbahnhof. Ich habe später mit Hauptmann Zages gesprochen. Er hat einen Funkspruch bekommen von Straßenburg. Sofort den Ostknoten öffnen und in den Schatten treten. Sonst hätte es fürchterlich geknallt. Dann war der Weg frei für den Pöbel. Für den Montagsmorgen. Und bei den Genossen von der Sicherheit in der runden Ecke setzt er das große Flattern ein. Wir haben die Posten eingezogen und alle Lichter ausgemacht. Haben sich totgestellt, sozusagen. Joachim? Ja? Du fährst sofort nach Berlin und erläuterst dem Genossen Krenz, was gestern Abend in Leipzig hier passiert ist. Keine Ausreden, keine Faxen. Wenn überhaupt was hilft, dann Ehrlichkeit, Klarheit. Geht los, Dieter. Ach, ist doch noch ein Brötchen. Das Gehackte ist ganz frisch. Oh, ja. Also, dass das ausgerechnet bei uns in Leipzig passieren musste. Als wir gestern Abend am Tor standen, dachten wir, wenn einer von denen begreift, dass die Macht auf der Straße liegt, wenn einer seinen Lenin anwendet und diese Idioten dazu bringt, nicht wie bescheuert, um den Ring zu dämmeln, sondern hierher, zur Bezirksleitung. Wenn die bei uns eindringen, die SED für aufgelöst erklären, alle Konten beschlagnahmen. Mal also den Teufel nicht an die Wand, Sabine! Die sind blöd, ich sag's ja. Wenn die hierher marschiert wären und zum Rundfunk und der Zeitung, wenn die ein Dutzend von uns als Geiseln in die Pferdestelle von Mark Kleeberg gesperrt hätten, ja... Nee, keine Fliegerstellung, sondern Bockwurst. Schließlich sind sie Demokraten. Wir setzen dich in Marsch, Joachim. Sabine, du notierst. Ja. Die Bezirksleitung Leipzig, der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands, beauftragt den Instrukteur des Zentralkomitees, Dr. Joachim Linden, über die Vorkommnisse vom 9. Oktober 1989, dem Genossen Krenz detailliert Bericht zu erstatten und um genaue Anweisungen zu bitten. Punkt. Hab ich? Gut so. Ich habe heute Morgen meine beiden Jungs, wie gewöhnlich, von meinem Fahrer vor der Schule absetzen lassen. Das mache ich fürs Erste nicht mehr. Bescheiden sein, Dieter. Bescheiden sein. Naja, ich mach los. Hat dem Genosse Krenz sich gestern Abend noch mal gerührt? Am Nachmittag hat er versprochen, ich rufe wieder an. Gegen 9, als die Knallköpfe um den Ring gezogen waren, als die Ersten wieder am Karl-Marx-Platz andappelten, da habe ich gesagt, also jetzt brauche er auch nicht mehr anzurufen. Großes sächsisches Wort. Ne? Macht euren Dreck alleine. Also kommt gut durch, ja? Heute früh ist nicht los. Die arbeiten alle wieder. Unsere Menschen. Du sagst es, Sabine. Meinetwegen darfst du heute mal im Bett rauchen, Dieter. Ausnahmsweise. Wir lüften dann noch mal. Danke, Betty. Wann haben wir zum letzten Mal miteinander im Bett gelegen? Vor 2 Wochen? Ich weiß schon gar nicht mehr, wie sich dein Popo anfühlt. Na? Ach. Handfeste Klasse. Kriegst du jetzt ein bisschen mehr Ruhe? Das wäre schön. Und deine anderen 5 Helden? Ach, das war doch nur so eine Idee. Bei uns im Haus lief mir der Kabarettist über den Weg. Mhm. Mit 2 Genossen und einem Kirchenjuristen sind wir zum Kapellmeister gefahren und haben dort unseren Aufruf verfasst. Als es um die Regierung ging, kam es beinahe zum Abbruch. Ich wollte bremsen. Wer ist denn heute schon unsere Regierung? Aber der Kapellmeister und der Kabarettist, die haben das durchgeboxt. Der Spaßvogel glaubt, jetzt hat er Weltgeschichte gemacht. Ja, das denkt der Kapellmeister doch auch. Ach, manche haben unsere Sprüche im Stadtfunk gehört, andere wieder nicht. Besonnenheit. Das war so ein Wort von allen Seiten. Honeckers Instrukteur, der Dr. Linden, ist wieder nach Berlin zum Rapport. Vorhin hat er angerufen. Krenz will herkommen. Mhm. Zwischendurch fordert Krenz, die Massen müssen von der Straße. Keine Demo am nächsten Montag. Ach, die Leute haben sich doch gerade so schön dran gewöhnt. Ach, das ist revolutionärer Optimismus, ist das. Klare Anordnung von oben, keine Demo mehr. Hübsch, ne? Ey, Betty, was soll denn das? Ja, hast du deine Helden in den beiden letzten Wochen ganz vergessen? Den Schlingel. Ach, Betty. Genosse Krenz, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du so schnell zu uns nach Leipzig gekommen bist. Ich bitte dich im Auftrag unserer Bezirksleitung zu uns zu sprechen. Danke, Genosse Ratzel. Genosse Joachim Litten hat uns umfassend informiert. Wir haben auch andere Berichte ausgewertet. Die Sache ist letzten Montag bei euch aus dem Ruder gelaufen, will ich mal ganz vorsichtig sagen. Trotzdem, den Blick nach vorn. Ich möchte sowas wie den 9. Oktober bei euch in Leipzig weder hier noch anderswo ein zweites Mal erleben. Und dann diese blödsinnige Zahl 70.000. Wer hat die denn gezählt? Wahrscheinlich ist ja eine Schutzbehauptung vom Genossen Straßenburg, um seinen Rückzug zu verkleistern. Ich gehe von 30.000 aus, davon 5.000 von außerhalb. Ist das so, Genossen? Also, Dialog und nochmals Dialog. Ja, vielleicht kommen wir um eine gewisse Kenntnisnahme vom neuen Forum nicht herum. Vorsicht. Selbstverständlich, Genosse Krenz, selbstverständlich. Keine Anerkennung etwa. Alles abwägen. Einiges versprechen, Bananen. Alles soll mehr, wie soll ich sagen, freiwillig aussehen. Die echten Kontras sind sowieso ab in den Westen. Die anderen rufen, und da höre ich ganz offen zu, wir sind das Volk. Wir bleiben hier. Wir, die Partei, sind doch vor allem das Volk. Und wir bleiben genauso hier. Überzeugende Linie. Genau, mir ist eingefallen, dass in diese Richtung schon einmal einige Genossen nachgedacht haben. 1956 unter anderem Wolfgang Harrich. 10 Jahre Zuchtlauf. Absolut zu Recht damals. Heute ist es eine neue Situation. Man kann niemals in denselben Fluss steigen. Danke für diesen wertvollen philosophischen Unterbau, Genosse Gans. Wir gehen völlig offen auf unsere Menschen zu. Hier in Leipzig, wo schon Rosa und Karl. So, Genossen. Das ist der Hauptschlüssel für den ganzen Straßenbahnhof, wenn was ist. Nu, wacht mal schön. Ist es wirklich nötig? Wachsamkeit, Genossin. Geht doch ziemlich happig zu bei uns. Aber bloß montags. Und heute ist Mittwoch. Der Feind schläft nicht. Ja, hast du auch wieder recht. Also, bis kurz vor 4 müsst ihr aufpassen, da ricken die ersten Bahnen aus. Ja, ja. Noch nicht mal Skat spielen könnt ihr zu zweit. Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht, ihr beiden. Wir können uns bei den Nachtwachen keinesfalls ausschließen. Naja, wir pennen abwechselnd ein bisschen. Wird schon nichts passieren. Natürlich nicht. Sag mal, Joachim, was bist denn du für ein Doktor? Phil. In Potsdam, Parteihochschule in Verbindung mit der Humboldt. Hast du studiert, Dieter? Jura, hier. Eigentumsumwandlung von Vermögensbeständen bei der Bildung von halbstaatlichen Betrieben. Ah. Und das hat nicht zur Promotion gereicht? Ach, hätte ich schon gerne, ja. Aber es gab Schwierigkeiten mit einem Schwager von meiner Frau drüben. Hat eine Fabrik in Stuttgart. Oh ja, verdammt. Meine Schwester ist abgehauen nach Detmold. Ich kenne das. Ja, keine Westpakete, ne? Ja, wenn's bloß das wäre. Bei dir sonst alles astrein? Mein Vater war Sprengmeister und zuletzt Pförtner am Völkerschlachtdenkmal. Dann ist er durchgedreht, hat von einer Flakgranate gesponnen und von Atommeilern rund um Leipzig. Jetzt ist er in einem Heim, will ich mal so vorsichtig sagen. Ah ja, alles kadermäßig, kein Spaß. Morgen muss ich zu den Ärzten und Schwestern nach Dösen. Ich werde mir eine Aktivsitzung im Kirov anhören. Ach übrigens, 2 vom neuen Forum haben unseren Aufruf der 6 ernst genommen. Sie wollten mit mir reden. Natürlich wollten sie mich aushorchen. Ich habe den Prorektor der Uni vorgeschickt. Der hat den Spieß umgedreht und gefragt, was Sie vom Forum denn an beruhigenden Maßnahmen vorschlagen. Ist nicht viel dabei herausgekommen. Aber kleine Schritte sind für die besser als nichts. Die haben sicherlich gedacht, wenn sie mit einem von der Bezirksleitung reden, ist das schon eine Form von offizieller Anerkennung. Kann sein. Schlau sind die. Wer schläft zuerst? Kollege Ratzel, wir danken Ihnen für Ihren Vortrag. Ich hatte Sie an einem kurzen Vorgespräch darauf hingewiesen, dass bauliche Maßnahmen bei uns dringend notwendig sind. Die Situation in der Küche mit den Kakerlaken stinkt zum Himmel. Säle mit 20 Betten sind und bleiben ein Unding. Jahr für Jahr haben wir auf diese Probleme hingewiesen und sind immer wieder vertröstet worden. Wenn heute diese Unzufriedenheit herrscht, die sich am letzten Montag entladen hat, so liegen die Gründe auch hier. Sie haben uns erläutert, Kollege Ratzel, dass diese Unzulänglichkeiten nicht mit einer Demo zu beheben seien. Soweit richtig. Aber ohne diese Demo wären Sie heute nicht hier. Die Katze beißt sich also in den Schwanz. Eines sollte Ihnen klar sein, Kollege Ratzel. In meiner Eigenschaft als Direktor dieser Klinik kann ich die hier arbeitenden Ärzte, Schwestern und Pfleger nicht anweisen, am Montag brav zu Hause zu bleiben. Wer Dienst frei hat, kann ferngucken oder sonst was oder eben demonstrieren. Ich werde noch nicht einmal jemanden bitten, das nicht zu tun. Im letzten Jahr ist bilanziert worden, dass die Reparaturen in den dringendsten Bereichen mehr als 400.000 Mark kosten würden. Sie, Herr Ratzel, können uns natürlich nicht zusichern, dass diese Summe nächstes Jahr bereitsteht. Und ich kann Ihnen nicht zusichern, dass am Montag niemand von uns um den Ring zieht. Das sind ja noch mehr als am letzten Montag. Die Angst bei denen ist völlig weg. Da haben wir uns den Mund fusselig geredet. Heute stehen noch mehr Sicherheitskräfte in Bereitschaft. Aber es sind immer noch nicht genug. Wahrscheinlich sind es niemals genug. Und wir greifen wieder nicht ein. Keiner hat den Schneid zum Zuschlagen. Ich habe euch Soljanka hingestellt und Fettbem. Hab keine Brötchen gekriegt. Dankeschön, Sabine. Mir hat's den Appetit verdorben. Zuschlagen gäbe ein Blutbad. Neue Qualität. Dritter Grundzug der Dialektik. Hegel für Anfänger. Du, der Zug ist abgefahren. Du solltest deine berühmten anderen fünf mobilisieren. Vor allem diesen Kapellmeister. Mann, habt ihr den Mund vollgenommen? Werden wir unsere Regierung? Nun mach mal! Da esse ich die Soljanka eben alleine. Liebe Bürgerinnen und Bürger von Leipzig, ich bin dafür. Ich habe Sie an diesem Sonntagmorgen ins Gewandhaus gebeten zum dringend nötigen Dialog. An das Schiff. Hier sind auch die anderen, die man mit mir zusammen die Leipziger Sechs nennt. Wenn Sie gehen. Wir haben Ihnen versichert, dass wir unsere Kraft einsetzen werden, um der Regierung der Deutschen Demokratischen Republik mitzuteilen, wo der Schuh drückt. Und ich bedanke mich. Wir haben dieses wundervolle Haus mit unseren eigenen Händen geschaffen. Es gehört uns und niemand anderem und soll nicht verloren gehen. Deshalb die Einladung und das Angebot zum Dialog. Ich habe eine Frage. Bitte. Der Herr ich bin Student der Leipzig-Universität. Danke, Herr Masur. Ich glaube, jetzt ist vor allem wichtig, dass einige Leute abtreten, die uns jahrelang belogen haben, auch in der Leipziger Volkszeitung. Da ist diese sogenannte Journalistin, Frau Wartenstein. Die Dame im roten Mantel? Ja, ich bin sehr froh, dass ich hier mal reden kann. Ja? Und das war doch jahrelang einfach nicht möglich. Gesehen, wenn ich im Elternbeirat mal aufstand, da war gleich jemand da, der mir vorgibt, dass ich höre, einfach nicht zur Sache. Dabei habe ich fünf Kinder zur Welt gebracht und alle fünf sind in die Schule gegangen. Ist sowas Ähnliches? 24. Polytechnische Oberschule Leipzig gedacht. Mein Problem ist die Auswahl für die erweiterte Oberschule. Natürlich weiß ich, wovon ich rede. Liebe Freunde. Und diese Frau Wartensteiner, jeder hat da so sein Problem. Ich habe ihre Artikel immer gar nicht so blöd nicht gefunden. Aber von Schule. Ich will mal so sagen. Bei uns wollte immer niemand in den Elternbeirat. Das war überall so. Verantwortung ja. Aber wenn man mal wirklich sagte, das und das passt mir nicht. Solche Leute haben viel Zeit bitte, zur Ausarbeitung ja, von zweckdienlichen Argumenten. Die Hauptsache ist, dass ich ausreisen und wiederkommen darf. Auf jeden kommt das ich an. Ich will ja gar nicht drüben bleiben. Nicht noch einmal mit uns. Ja, Verwandte in Hamburg. Mal hin. Matjes so Essen, mein Anreiz. Uwe Seele im Volksparkstadion angucken, jawohl. Aber dazu brauche ich eben Westgeld. Da frage ich mich, wo bleibt die Leistung? Ich habe im Radio gehört, dass ein Fonds eingerichtet werden soll. In welchem Radio? Weiß nicht mehr genau. Man hat manchmal den Eindruck, ich glaube Deutschlandfunk, dass die Partei der Arbeiterklasse und auch die Gewerkschaften die Leute ja gar nicht richtig arbeiten lassen. Daraus soll uns aus der DDR die Möglichkeit gegeben werden, Westgeld für die Reise zu beantragen. Aber unsere Regierung hat doch gar kein Westgeld. Zum Vorschlag. Das ist ja schon prima, ich will ja auch. Nicht zur das ist die Hauptsache, nicht der Fonds. Nicht der Fonds ist die Hauptsache. Ich will ja auch, wenn die zwei Wochen Urlaub vorbei sind, wiederkommen. Bitte die junge, blonde Frau dort. So jung bin ich gar nicht mehr. Aber blond. Das ist nicht das Problem. Ich bin letzten Montag. Darf ich vielleicht mal ausreden? Ich habe Sie ja auch ausreden lassen. Demonstration dabei gewesen. Also, Ich arbeite Schicht in einem kleinen Betrieb, plus 30 Leute. Und es Spezialanfertigung, ist sogar mir über die Haut gegangen? Also nun kann man ja für 30 Leute, 20 davon Schicht, keine eigene Verkaufsstelle einrichten. Das ich eigentlich. Du bist der LDBT, ich bin ausgedreht, aber schon im September, da wüsste ich noch nichts von Verbände. In jeder Schicht sind nur plus 10. Ich meine, für 10 zu kochen ist für mich verschwendet. Nicht nur wegen der Masse, sondern auch allein wegen den Sprüchen, die auf dem Transparent stehen. Also genauer, mit der Köchin. Und Erziehung reformieren bedeutet für mich, also könnte man einsparen. Erziehung zur Ehrlichkeit, zur Wahrhaftigkeit und zum Frieden. Ich verwahre mich entschieden gegen solche Äußerungen eines Herrn Schlüssel. Also, kann natürlich sein, dass das hier gar nicht alle interessiert, aber bei uns im Betrieb. Der wahrscheinlich alles schon das hat. Meine Damen und Herren, die Zeit ist fortgeschritten. Ich sehe noch eine ganze Reihe von Wortmeldungen. Vielleicht noch der Herr da in der ersten Reihe. Bitte schön. Ich glaube nicht, dass wir schon die Kernfrage erörtert haben. Wie ist denn nun die Stellung vom neuen Forum? Wir haben die SED und 4 andere Parteien, Blockparteien. Nun ist das neue Forum eine völlig neue Gruppierung, nicht direkt verboten, aber auch nicht von der Regierung zugelassen. Wenn das neue Forum den friedlichen Dialog mitgestalten will und von Seiten der SED womöglich sogar soll, davon gehe ich aus, müsste es legalisiert werden, anerkannt werden als Dialogpartner. Wie Solidarność in Polen damals. Das wäre ein möglicher Weg, sicherlich. Wenn das in Berlin nicht zentral geschieht, könnten wir in Leipzig einen Anfang machen und es zu den Beratungen hinzuziehen. Neues Forum an einem runden Tisch. Ein hochinteressanter Vorschlag. Christoph Wolf gibt in der Wochenpost Nummer 43. Leider ist unsere Zeit zu weit fortgeschritten, als dass wir ihn vertiefen können. Eine überzeugende Hilfestellung all jenen, die noch auf der Suche nach dem Ursprung der Dinge sind. Auch können wir diese Frage nicht isoliert in Leipzig entscheiden. Ich schlage deshalb vor, am nächsten Kollege, Sonntag... ich hätte gerne mal eine Frage. Ich komme extra von Suhl, ich kann nächste Woche nicht noch einmal kommen. Heute raust du bitte mal nicht, Dieter. Kriegt man tagelang nicht aus dem Bettzeug raus. Ja, muss nicht sein, Betty. Ah, mal die Beine lang strecken. Habt ihr da noch zusammengesessen? Nö, jeder ist nach Hause. Och, aber das wäre doch eine Gelegenheit gewesen. Masur hat genau da Schluss gemacht, wo es problematisch wurde. Und das war auch ganz richtig so. Als einer davon anfing, neues Forum sollte anerkannt werden. Tja, die Machtfrage, will ich mal sagen. Um die dreht sich schließlich alles. Ja, ihr habt den Leuten am 9. Oktober versprochen, dass ihr mit der Regierung... Ja, schon, aber die Regierung weiß selber, ob sie das entscheidet. Falls die Regierung überhaupt etwas weiß. Falls es sie überhaupt noch gibt. Naja, du übertreib mal nicht. Und außerdem ist von uns 6 gar nicht mehr die Rede, sondern bloß noch von Masur. Als ob der mit Straßenburg persönlich den Rückzug ausgekaspert hätte. Als ob sich Masur auf dem Ostknoten zwischen die Massen und die Polizei gestellt hätte. Hier stehe ich, ich kann auch anders. Mit bloßer Brust die Speere aufgefangen. Tja. In Wirklichkeit hat er an dem Abend brav sein Orchester dirigiert. Till Eulenspiegels lustige Streiche, Richard Strauss. In der Zeitung stand, er hätte launig und überlegen seine Zuhörer durch dick und dünn geführt. Ja, und daraus wird dann allmählich, er hat die Revolution ganz alleine durch dick und dünn geführt. Das Volk, den großen Lümmel. Nun bist du wohl beleidigt, Dieter. Ach, kannst du nicht machen. Die Geschichte braucht eben Helden. Sag mal. Und dein Held? Ja, wo ist er denn? Wieder mal Nachtwache, Tita. Ja. Naja, wenigstens nicht bei den Straßenbahnen, sondern hier im Hauptquartier. Bei einer Flasche Stierblut. Oh, was Besseres gibt's nicht. Ach, ich find's übertrieben, dass wir hier rumsitzen eine Nacht lang. Ja, das meine ich auch. Das wird nichts mehr mit einem Sturm auf die Bastille. Die Massen brüllen auf den Straßen rum, das ist alles. Honecker haut den Sack. Grenz bastelt an einem Reisegesetz. Und wir reden uns die Gusche fusselig gegen die Demos. Aber es ist in der ganzen Republik überall dasselbe. Demos und Demos. Sogar in Rostock. Der Kapellmeister und die Popen auf unserer Seite. Tja, aber das Volk will seinen Spaß. Wenn ich was zu sagen hätte, soll's doch. wenn es keine anderen Ideen hat. Ja, und nicht hierher kommt und uns absetzt. Prost, Joachim. Prost, Dieter. Irgendwann wird jeder mal müde und auch der beste Ulk nutzt sich ab. Sag mal, was hast du eigentlich getan für deinen Doktor? Ich war also in Potsdam. ML, klar, Geschichte des Thälmannschen ZK. Die Abweichler, Brandler und Thalheimer, keine Schmalspur. Echte Originaldokumente. Sache bloß. Wir forschen da so vor uns hin und da passiert Folgendes. In einem Verlag der Hauptstadt wird die so und so viel der Auflage von Wie der Stahl gehärtet wurde vorbereitet. Ostrowski, habe ich gelesen. Ja, und gerade steht es ziemlich schlimm mit Stalin. Khrushchev, Moser, drum, du entsinnst dich. Da kommt der Verlagsleiter auf die Idee, in diesem Buch Stalin immer durch Lenin zu ersetzen. Praktisch. Ein junger Genosse wird rangesetzt, Ernst Dornhoff. Stalin, rums, weg damit. Und da kommt die Stelle, wo es heißt, Stalin ist der Lenin von heute. Routine, du weißt ja, wie das geht. Dornhoff korrigiert ihn. Lenin ist der Lenin von heute. Das klingt erstmal blöde. Aber jemand stößt drauf, denkt, das ist ja großartig. Lenin ist der Lenin von heute. Das wird nach unten durchgereicht und drei Mann in Potsdam, ich dabei, werden beauftragt, das Erkenntnis theoretisch zu durchleuchten. Wir machen uns einen Kopf, schreiben, untermauern. Das heißt doch, Lenin ist immer zu Lenin, war Lenin und ist Lenin. Also wird auch in Zukunft Lenin bleiben. Mit einem Wort, Lenin ist unsterblich. Genial. Genau, das war der allgemeine Eindruck. Wir machen noch ein bisschen Blabla drumherum, mixen Engels und Abusch unter, denken uns nichts weiter bei der Sache, die wird dann nach oben weitergereicht. Und schließlich werden wir drei Dr. Phil. Im Kollektiv. Tja, so kann's gehen. Mensch, da muss man erst mal drauf kommen. Hat mein Vater auch gesagt. Dr. Joachim Linden. Das klingt nach was. Kannst gar nicht wissen, wie du das noch mal brauchen kannst, mein Lieber. Also ich sag's ungeschützt und ohne Schmus. Linden ist der Linden von heute. Prost, Joachim. Kriegst die Tür nicht zu, sag ich's an. Klar, Bornholmer Straße. Kannst du dir das vorstellen? So blöd kann doch gar keiner sein. Meine Frau geweckt, ich hab schon geschlafen. Schlafski oder Hörschkanz? Oder er hat sich nicht geirrt. Auf diesen blöden Hund bisher immer einer geschafft. Kriegst die Tür nicht zu, sag ich seit einer Stunde. Einsperren den Schabowski. Wie heißt der? Ich hab erst gedacht, die spinnen. Antifaschistischer Wahnsinn. Genossen, eine vollkommen neue Situation. Wir waren bisher überzeugt, mit unserer Grenze hätten wir ein Pfand in der Hand, um zu verhandeln. Wir könnten gegenüber der Bundesrepublik argumentieren, für die Reisefreiheit fordern wir das und das, diesen Fonds oder sonst was. Garantien jedenfalls. Ja, nun ist uns alles aus der Hand geschlagen. Den müsste man einsperren, den Schabowski. Ja, das bringt auch nichts mehr, Genossen. Das Ding ist passiert. Der Genosse Motro scheint den Kopf oben zu halten, obschon nun alles unendlich kompliziert ist. Wir in Leipzig können nur noch von Tag zu Tag reagieren. Die Massen rammeln alle nach West-Berlin, um ihr Begrüßungsgeld abzuholen. Die Situation auf dem Hauptbahnhof ist grauenvoll. Eine Frau wurde von dem Zug gestoßen, ein Bein ab. Also von uns kann nun wirklich keiner verlangen, Sonderzüge einzusetzen. Am Wochenende nach West-Berlin. Dort sitzt sogar der Oberbürgermeister an einem Sparkassenschalter und zahlt die Westpiepen aus. In den Betrieben leidet die Produktion. Manche bleiben 3-4 Tage weg, besuchen ihre Verwandten drüben. Wir haben uns ja aus den Betrieben zurückgezogen. Nun können wir auch nicht mehr direkt eingreifen. Es kommt massenhaft zu Austritten. Genossen, ich erteile dem Instrukteur des Zentralkomitees, dem Genossen Dr. Linden, das Wort. Genossen, allzu viel gibt es nicht zu instruieren. Wir müssen die Lage jeden Tag neu begreifen. Von den sowjetischen Freunden aus Karlshorst kommt im Augenblick wenig oder keine Hilfe. Die Westmedien trommeln, unsere besten Leute sind abgetaucht. Rücktritte von führenden Genossen überall in den Bezirken, vereinzelte Selbstmorde. Deshalb der Befehl, Pistolen bis an den Kreisvorsitzenden einzuziehen. Und dass der Genosse Honecker bei einem Pfarrer untergekrochen ist, das macht einen denkbar schlechten Eindruck. Wir hätten uns alle eine bessere Lösung gewünscht. Wir müssen, was den Staat anlangt, weiter zurückgehen, als wir uns das im Moment vorstellen können, um die Partei zu retten. Was mich anlangt, so werde ich ab sofort für einige Tage an einer grundsätzlichen Beratung in der Nähe von Potsdam teilnehmen. Ich verabschiede mich. Alles Gute. Bis dahin, Genossen. Viel Erfolg, Genosse Linden. Jetzt hören Sie live aus Paris. Moskauer Nächte. Sowas wie euer Bad, das habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Wieso? Das ist alles in Grün. Mhm. Die Kacheln, das Waschbecken, der Klodeckel, alles. Sogar das Klopapier, alles grün. Lindgrün. Mhm. Da kannst du mal sehen, was der Scheißkapitalismus alles fertigbringt. Wilfried, nun hack doch nicht immer auf meinem Bruder rum. Achim. Wie geht's denn dem Papa? Oh, nicht schlecht. Er ist in einem Altersheim der besseren Sorte. Was sagt er denn zu dem ganzen Schlamassel? Er hat wie immer seinen eigenen Blick. Wie damals, ja. Als er das Völkerschlachtendenkmal sprengen wollte. Mit einer Flakgranate. Alles sowas von lächerlich. Beinahe wie heute. Wilfried, Achim, bist du denn gut über die Grenze gekommen? Ja, absolut. In meinem Personalausweis steht Dr. Phil. Der war höflich auf beiden Seiten. Erkennt ja keiner, dass ich bei der Partei angestellt bin. Ich werde mir hier in Detmold keinen Stempel reinmachen lassen. Ich verzichte auf die 100 Westmark, deswegen bin ich ja nicht hier. Und warum dann? Die Lage peilen. Die DDR aus einem anderen Blickwinkel sehen. Nicht abhauen, die Kurve kriegen. Detmold, eine wunderschöne Stadt. Bei mir kannst du als LKW-Fahrer anfangen. Schuhe von Barcelona nach Brüssel kramen. Jetzt trinken wir erstmal eine schöne Flasche Wein. Ich sehe meinen Bruder nach unendlichen Jahren wieder. Da habe ich gar keine Lust auf irgendwelche dämliche Politik. Mein gutes, altes Leipzig. Der 10 und der 11 fahren immer noch nach Gohlis. Ja. Und das Met bei uns schmeckt dir. Habe ich gelernt, Erika. Met ist wie bei uns gehacktes. Bloß nicht so fett. Ja, immer drauf. Also Prost. Wahnsinn, dass du bei uns bist, Joachim. Wird alles gut, hm? Hoffentlich. Ich grüble, was wir falsch gemacht haben. Was ist, wenn sie in Berlin und Leipzig rauskriegen, dass du im Westen warst? Dann fliege ich hoch, kantig raus. Dann bleib einfach hier. Ich bin auch kein Verräter. Joachim, noch ein Dab. Und, wie war deine Tagung? Beschissen, sage ich dir. Keine klare Linie. Alle reden durcheinander. Manche sagen, wir sollen die Partei auflösen und völlig von vorn anfangen. Ach, das kann doch nicht euer Ernst sein. Joachim, dann wäre unser schönes Geld futsch. Hab ich auch gesagt. Häuser, Grundstücke, Verlage, die Konten im Ausland. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Ganz meine Meinung. Wir wollen uns ein bisschen umbenennen, habe ich gehört. In SED, PDS. Und dann behalten wir unser Vermögen? Und was mache ich dann bitte? Kochen kannst du, Sabine. Das wird immer gebraucht. Umstellen musst du dich schon. Deine Soljanka will dann keiner mehr. Ach so. So, jetzt mal das. Das ist das Geheimste, was es überhaupt gibt. Kommt von Motro und Berghofer. Die Linie: so wenig Staat wie möglich. Wir sollen die runde Ecke vom Bürgerkomitee besetzen lassen. Keine Notizen, äußerste Wachsamkeit. Joachim, morgen in der Dübener Heide. Ich begrüße euch, Genossen. Euch ist keiner nachgefahren? Wer denn, wenn nicht wir selber? So scherzen die Genossen von der Sicherheit. Genosse Homitsch, den Humor nicht verloren. Mir ist zum Kotzen, Genoss Ratzel. Ja, das versteht jeder. Eine Waldlichtung bei Düben. Morgendämmerung. Geheimer und abhörsicherer geht es nicht. Notizen sind verboten. Diese Zusammenkunft hat nie stattgefunden, klar. 6 Genossen, 3 von der Staatssicherheit, 2 von der Bezirksleitung, 1 Instrukteur des ZK. Klartext. Die Parteiführung hat beschlossen, nun auch das Ministerium für Staatssicherheit schrittweise unter öffentliche Kontrolle zu stellen. Ausgenommen ist die Aufklärung des Genossen Mischa Wolf. Das heißt, dass wir die Bezirksverwaltung an der runden Ecke besetzen lassen. Luft anhalten, Genosse Humitsch, Genosse Linden, bitte. Tja, Genossen, also, das klingt schrecklich. Es ist schrecklich, aber wir kommen nicht drum rum. Und so machen wir es taktisch so klug wie möglich. Also konkret, am Montagvormittag verlangt ein Trupp des Bürgerkomitees Eintritt. Das sind geheime Informanten von uns mit ein paar vom Bürgerkomitee als Feigenblätter. Sie verlangen zu dir, Genosse Humitsch, vorgelassen zu werden. Du empfängst sie und übergibst ihnen das Haus. Was in den Tagen bis dahin zu säubern ist, das wird gesäubert, selbstverständlich. Was ihr hier verlangt, ist absolute Parteitreue, Genosse Humitsch. Mehr kann keiner leisten, das wissen wir. Presse ist dabei, Fotos werden gemacht. Also vielleicht, wie ein Abhörkabel durchgeschnitten wird oder sowas. Das kann ja sein, dass nicht alle Schlüssel gleich gefunden werden. Unsere Genossen gehen nach Hause. Wir werden später alle Kraft einsetzen, sie sozial aufzufangen, selbstverständlich. Am Abend, wenn die Demomäuse unten vorbeidämmeln, wird das große Ereignis bekannt gegeben. Ich arbeite dann noch an einer Überraschung. Da wird einer unserer besten Geheimen oben stehen. Die Besetzung ist der letzte Dienst, Genosse Humitsch, den ihr das scharfe Schwert der Arbeiterklasse unserer Partei leisten könnt. Die Partei muss überleben. Einer muss den Bluthund machen. Bürgerinnen und Bürger der Messestadt, ich habe Ihnen eine wunderbare Mitteilung zu machen. In den Morgenstunden des heutigen Tages wurde dieses Haus, die runde Ecke, die Bezirksverwaltung des Ministeriums der Staatssicherheit von Vertretern des Bürgerkomitees besetzt. Ein Staatsanwalt kontrolliert alle künftigen Maßnahmen. Die Aktenvernichtung hat damit ein Ende. Bürgerinnen und Bürger, bitte zieht friedlich weiter, damit noch viele, die nach Ihnen demonstrieren, diese frohe Botschaft hören können. Bürgerinnen und Bürger! Mühlbeck, Leipziger Volkszeitung. Herr Schnur, woher haben Sie von dieser Besetzung erfahren? Sie waren jahrelang als Rechtsanwalt für die Kirche tätig, Verhafteten beizustehen. Und nun diese großartige Wendung. Ich war in Thüringen im Wahlkampf. Da packte mich am Nachmittag eine seltsame Unruhe. Ich hatte das Gefühl, in Leipzig gebraucht zu werden. Sofort bin ich los und bin gerade zurechtgekommen, von diesem Balkon aus den Demonstranten die wundervolle Nachricht mitteilen zu können. Ein weiterer großartiger Erfolg unserer friedlichen demokratischen Wende. Herzlichen Glückwunsch, Herr Schnur. Dankeschön. Bürgerinnen und Bürger! Ich habe in Berlin mit ein paar Genossen gesprochen. Völlig klar, dass der Parteiapparat radikal verkleinert werden muss. Ich werde mich rechtzeitig vom Acker machen. Ich kriege beim Ausscheiden eine Beurteilung, habe ich vereinbart, dass ich hauptsächlich in juristischen Bereichen tätig gewesen bin. Vermögensfragen, Liegenschaften, Verlage, Urheberrechte, Hypotheken. Alles ausgesprochene Spezialitäten von mir. Stimmt ja, in gewisser Weise, Dieter. Ich habe mir überlegt, ehe ich mich irgendwo hinter ein Herd stelle, versuche ich, einen Computerkurs zu machen. Ist doch jetzt das Modernste überhaupt. Meine Frau hat diesen stinkreichen Verwandten in Stuttgart. Der sagt, mit meinen Kenntnissen über die Immobilienlage hier kann ich für viele Interessenten im Westen ein idealer Anlaufpunkt sein. Prima für dich. Kommst bestimmt durch, Dieter. Ich kann immerhin LKW fahren, aber Ich will mir einfach nicht vorstellen, dass ein absolutes Ende für unsere Ideen gekommen ist. Tja, heute gibt es keine Sowjetunion und keinen Stalin mehr. Es gibt Marx und Liebknecht und Luxemburg und kein Ende der Geschichte. Dein Wort in Lenins Ohr. Eines möchte ich noch gerne organisieren, ehe wir in die große Warteschleife gehen. Eine Ehrung für den Kapellmeister. Ja, er hat großen Anteil, dass wir alles so geschmackvoll hingekriegt haben. Ihr fünf anderen aber auch. Ich sehe gar nicht ein, dass nun Parteiloser den ganzen Ruhm absahnen soll. Die Sache hat in der Bezirksleitung angefangen und nicht im Gewandhaus. Sabine, das Bild in der Öffentlichkeit hat sich immer mehr verschoben. Masur, Masur, Masur. Ich finde, er sollte Ehrenbürger von Leipzig werden. Der Stadtrat ist gerade noch ein paar Tage im Amt, schwer angeschlagen, natürlich. Bei der Kommunalwahl vom Mai haben wir kräftig nachgeholfen, ja, zu kräftig. Der Oberbürgermeister ist schon zurückgetreten. Wir haben noch ein paar Tage Gelegenheit, die Sache mit Masur durchzuziehen. Im neuen Jahr schon nicht mehr. Wer zu spät kommt... Er ist ziemlich mulmig. Kleines Bild vielleicht. Der amtierende Oberbürgermeister drückt mal so die Hand. Blumenstrauß. Muss eine ziemlich mickrige Feier gewesen sein. Nicht mal ein Streichquartett. Bei uns geht da sonst nicht der kleinste Pups so eine Musik ab. Sag mal, willst du den Artikel wirklich auf der ersten Seite bringen? Das ist doch eine Ehrenbürgerschaft dritter Klasse, oder? Dass die mal so überhaupt annimmt? Ach, der nimmt alles an. Als erster gratuliert Ratzel von der SED. Danach kommen die Kirchenleute Magirius und Richter. Mhm. Niemand vom neuen Forum oder vom Bürgerkomitee. Peinlich nur einmal. Die ganze Chose hat nicht mal eine halbe Stunde gedauert. In den Lokalteil will ich die Sache nun wirklich nicht abschieben. Faul, oberfaul. Na also gut, erste Seite. Aber einspaltig. Sieht blöd aus, ich weiß. Jeder begreift, dass wir das Ding nicht besonders wichtig nehmen. Hoffentlich, will ich mal sagen. Die Leipziger Volkszeitung unterdrückt nichts, setzt jedoch neue Akzente. Hängt nicht an irgendeinem Gängelband. Müsste so auf die Leser wirken. Hoffentlich. Willst du einen Kaffee, Dieter? Jakobskrönung. Das wäre schön, Betty. Gut. Kommst du vorwärts? Ach, es macht allmählich Spaß, dieses bürgerliche Recht. Vielleicht bin ich ein besserer Theoretiker, als ich vermutet habe. Ja, nun könnte aber auch bald der erste Auftrag kommen. Abwarten. Ich krieg mein Gehalt von der Partei 3 Monate lang weiter. Rückgabe vor Entschädigung. Nachdem das klar ist, stehen tausende Immobilienverfahren an. Aufträge in Leipzig für 10 Jahre. Hauptsache, ich werde nach einiger Zeit als Anwalt zugelassen. Naja... Erstmal als Angestellter bei einem Notar unterkriechen. Und am besten nicht aus dem Haus gehen. Mäuschen spielen. Lernen, lernen und nochmals lernen. Du sagst es, Herzblatt. Ja, deshalb muss ich ja das bisher Gelernte nicht unbedingt vergessen. Hm? Hauptsache, es klappt, unsere Jungs nach England zur Schule zu schicken. Oxford. Das wäre was. Ja, dafür sind wir schließlich auf die Straße gegangen. Ja. Unser Dessert. Kanadische Himbeere an doppelt gefrorenem Minzmus auf Weinblatt. Ach, Kass. Ah. Inzwischen bin ich sogar einigermaßen satt. Bist ein Barbar, Joachim. Rückfall in den Proletkult. Deine Studie, Joachim. Wir haben sie in der Luxemburg-Stiftung in kleiner Auflage als Broschüre gedruckt. Müsste in einem richtigen Verlag rauskommen. Bei Faber und Faber. Die haben ja auch Werner Mitten 2 im Programm. Glänzende Analyse von dem. Das Beste überhaupt. Vor 18 Jahren dieser zeitweilige Rückzug. Der Kapitalismus feiert seitdem Erfolge und begreift nicht, dass jeder seiner Siege in Wirklichkeit eine Niederlage ist, weil er die Revolution reifen lässt. Es ist total dialektisch. Also Lenin musste praktisch in Asien losschlagen anstelle in England oder Deutschland, wie die Alten in London prophezeit hatten. Das war ein Geburtsfehler sozusagen. Nun hat sich der Kapitalismus wieder einen Bauch angefressen. Musst du bloß aus dem Fenster zu gucken, auf unser Leibsch. Ist doch fast alles in Schuss. Das Schwein muss fett sein, ehe wir es schlachten. Wir haben letzte Woche eine Jugendgruppe der Linkspartei gegründet. 40 junge Menschen, das wäre vor 2 Jahren überhaupt nicht möglich gewesen. Und haben wir nicht voll angegriffen dieses Jahr? Noch einen würdigen Schlusspunkt. Also Wodka wäre in unserer Lage leicht suspekt, möchte ich mal ungeschützt in den Raum stellen. Also es wäre ein Schritt in die falsche Richtung. Also dann Whisky, Cognac, Grappa, Calvados. Ja, passt ideologisch alles. Also gut, nehmen wir einen schönen weichen Grappa auf der Grundlage von Chardonnay aus Venetien bewährt und ausprobiert. Wie letztes Mal, Herr Kleindienst? Selbstverständlich gern, Herr Ratzel. Freunde, nach 20 Jahren müsste der Kapitalismus endlich soweit sein. Dann hat er unser Land wieder aufgebaut. Dann können wir massiv einhaken. Globale Krise, Dauerarbeitslosigkeit, Verelendung, Schere zwischen Arm und Reich und so weiter und so weiter. Wie Genosse Mittenzwei mit vollem Recht schreibt, ja. Die Erfolge des Kapitalismus sind Niederlagen der Menschheit. Und deshalb muss das Experiment der Umwälzungen radikal wiederholt werden. Ob ein zweiter Versuch gelingt, ist dabei noch nicht einmal sicher. Ja, machen wir ein drittes Mal von vorne. Mitten zwei wird unser erster Nationalpreisträger. Und wie die Wahl gelaufen ist, hängt das Gemälde mit unserem Genossen Paul Fröhlich demnächst wieder in der Universität. Ja, und nicht diese Schmiererei eines gewissen Minkewitsch oder Witz mit Ernst Bloch und Hans Meyer drauf. Die Genossinnen und Genossen in den Redaktionen haben großartig gearbeitet, wie Sie Leserbriefe immer wieder eingeschoben haben, wenn es ums Marx-Relief an der Uni ging. Auf unsere Transmissionsriemen in der Uni. Prost. Ja, und die Briefe, wenn es um die beknackte Unikirche ging. Die weggeknackte. Leipzig ist nicht Dresden. Gott sei Dank. Ja, und dann, Genossen, können endlich wieder die Genossinnen und Genossen die Ehre den Kopf heben und offen auftreten. Was sie in den letzten Jahren seit 90 in aller Stille an Aufklärungsarbeit geleistet haben, ist enorm. Was sie an Demütigung wegstecken mussten, das ist Margots Vermächtnis. Immer wieder, das war nicht alles. Wenn jemand ein Denkmal verdient hat, dann sie. Ich wüsste schon, wer das hinkriegen würde. Altbewährtes Kollektiv. Psst, stell dir mal vor, Gregor und Oskar agitieren vor 50.000 auf dem Milchtopfplatz. Thema Hartz IV. Verelendung breiter Massen. Gerechtigkeit. Gerechtigkeit. Jawohl. Vorher ein Friedensgebet. Wir, die Linken, werden im Stadtparlament von Leipzig die mit Abstand stärkste Fraktion. Mit dir als Chef. Cheerio. Ja, dann geht's rund. Schön, dass ihr meine Brötchen nicht vergessen habt. Ich sage mal so. Gehacktes Brötchen in den Farben der DDR. Es war nicht alles... Meine gehackten Brötchen. Ratzel speist im Falco. Revolutionshörspiel von Erich Löst. Musik Stefan König. Dramaturgie Thomas Fritz. Es spielten Hilmar Eichhorn, Marie Gruber, Peter Kurt, Klaus Manchen, Frauke Pohlmann, Veit Schubert, Wolfgang Winkler und andere. Schnitt Christian Grund. Ton Dietmar Hagen, Regieassistenz Corinna Waldbauer, Regie Wolfgang Rindfleisch. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2009.